Wenn ich all die Frauen seh mit ihrem dummen Scheiß, mit künstlichem Gehabe und nem Mund, der alles vor dem Hirn weiß, krieg ich echt zu viel. Nein, sowas will ich einfach nicht, die sind ja alle so modern. Doch ich übe kein Verzicht, ich will ne schwarzafrikanische Germanistik-Studentin, so ne schwarzafrikanische Germanistik-Studentin, denn ne schwarzafrikanische Germanistik-Studentin ist ein Traum von einer Frau. Ja, das weiß ich ganz genau. Oh, ein Traum von einer Frau. Und wenn ich sie nicht krieg, dann klau ich sie mir einfach. Meine Kumpels sagen alle, ich seh das viel zu eng. Hier die Frauen seien doch prima und ich mit meinem Urteil zu streng. Doch ich glaub das nicht, nein, ich hab es einfach satt. Und wegen dieses Notstands hab ich die Lösung schon parat. Ich nehm ne schwarzafrikanische Germanistik-Studentin, so ne schwarzafrikanische Germanistik-Studentin, denn ne schwarzafrikanische Germanistik-Studentin ist ein Traum von einer Frau. Ja, das weiß ich ganz genau. Oh, ein Traum von einer Frau. Und wenn ich sie nicht krieg, dann klau ich sie mir einfach. Nun fangt mir bloß nicht an, von wegen Macho und so fort. Gäb es hier nur gute Frauen, bräuchte es keine aus nem anderen Ort. Nächsten Monat zieh ich los, Brautschau in Afrika. Und eh du dich's versiehst, bin ich glücklich wieder da. Mit meiner schwarzafrikanischen Germanistik-Studentin, so ner schwarzafrikanischen Germanistik-Studentin, nenne schwarzafrikanische Germanistik-Studentin ist ein Traum von einer Frau. Ja, das weiß ich ganz genau. Oh, ein Traum von einer Frau. Und wenn ich sie nicht krieg, dann klau ich sie mir einfach.